sein Kosak der Sili, reitet viel Tag und Nacht hinter ihr her. Reite, kleiner Reiter, reite, immer weiter reite, dann lacht dir das Glück vielleicht. Reite, durch die Felder reite, durch die Wälder reite.